Die Mitglieder des Frauenbundes der DIVJK ermutigen aktiv die Werktätigen im 200-Tage-Kampf der Treue. Die hauptstädtischen Mitglieder, unter anderem von den Stadtbezirken Taedonggang, Dongdaewon und Jung, führen in vielen Orten von Pyongyang verschiedenartige Produktionspropaganda, damit die Werktätigen der Stadt wirtschaftlich große Erfolge erzielen können. Allein im ersten Monat des Loyalitätskampfes haben die Frauen der ganzen Republik wie auch der Hauptstadt Pyongyang insgesamt 60.000 Agitationen betrieben und tragen somit maßgeblich dazu bei, landesweit beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates das Malima-Tempo zu bewirken.